Du fährst in deiner Karre und so ein betrunkener Dschungelaffe schneidet dich den Ghetto-Blaster auf voller Lautstärke. Was denkst du dann? Ach, du verflixter Afroamerikaner? Nein, du denkst Nigger. Here we go! In den Bergen von Ruanda kämpfen Tutsi und Hutu. Ich sitz vor meinem Fernsehapparat und schau schmunzelnd zu. Tausende verdursten, es gibt da nichts zu saufen. Ich dreh den Wasserhahn auf und lass kalt Wasser laufen. Ich weiß, es ist gemein, pervers und abgrundtief schlecht. Aber doch irgendwo geil und irgendwo gerecht. Neulich die Bombe in Obermatt hat vier Zigeuner auf einmal umgebracht. Ich wär um ein Haar mitkrepiert, ich hätte mich nämlich beinahe tot gelacht. Ich war im Urlaub an die Ostsee, mein Nachbar, der macht Sexurlaub in Kenia. Ich komm zurück mit nem Sonnenbrand, er kommt zurück mit Ebola. Ich weiß, es ist gemein, pervers und abgrundtief schlecht. Aber doch irgendwo geil und irgendwo gerecht. Ein Asylantenheim ist abgebrannt, die armen Schwarzen sollen jetzt Obdachlose sein. Nach außen tu ich schwer empört, zu Hause kicher ich still in mich hinein. Ein Türke mit blutigem Kopf frag mich nach dem Weg zum Krankenhaus. Ich schick ihn in die falsche Richtung, das hält sich echt im Kopf nicht aus. Ich weiß, es ist gemein, wer was und abgrundtief schlecht. Aber doch irgendwo geil und irgendwo gerecht. Ich weiß, es ist gemein, so gemein, wer was und abgrundtief schlecht. Aber doch irgendwo geil und irgendwo gerecht. Oui, buona, buona, buona. Man sieht meine Kumba, man nennt meine Kumba. Kumba ist die Bundesliga, Mr. Leverman. Schäfer.